Forschungen. Es kam, was kommen musste und was hier zu erleben Hans Castorp sich noch vor kurzem nicht hätte träumen lassen. Der Winter fiel ein. Du musst es dir nicht allzu grimmig vorstellen. Nicht gerade arktisch. Man spürt die Kälte wenig wegen der Lufttrockenheit und der Windstille. Wenn man sich gut verpackt, kann man bis tief in die Nacht auf dem Balkon bleiben, ohne zu frieren. Geheizt wird auch ein bisschen, wenn Not an den Mann kommt. Aber es kam der Morgen, da Hans Castorp in seinem Zimmer 7 Grad hatte. Und am folgenden waren es nur noch 5. 5 Grad. Es hatte bei Nacht gefroren, nun fror es auch am Tage. Und der Schnee sammelte sich mächtig an. Eine Schlittentram, gelb und von altfränkisch-postkutschenhafter Gestalt, mit einem Schneepfluge vorn, der die weißen Massen schaufelnd beiseite warf, verkehrte zwischen der engen, hohen und abgeschiedenen Welt derer hier oben und dem Dorf. Im Speisesaal beherrschte der Anbruch des Winters, der großen Jahreszeit dieser Gegenden, das Gespräch. Im Dorf sind ja schon Touristen und Sportleute en masse. Eine Erfindung aus dem Norden, los sein auf dem Skiering. 60 cm Schnee, was will man mehr? Ein Rennen, bei dem die Teilnehmer soll auf Skien stehen und sich von Pferden da ziehen einige, lassen. Die Liga, das lasse ich mir für meine Person bestimmt. Eine Erfindung aus dem Norden, das Schöring. Und auch von Weihnachten war die Rede. Nur noch 6 Wochen bis Weihnachten. Wir müssen uns ein Geschenk für Hofrat Behrens ausdenken. Weihnachten? Daran habe ich ja überhaupt noch nicht gedacht. Offen gestanden, dass ich Weihnachten hier verleben soll, hat schon etwas Erschreckendes. Ich habe diese Zeit noch nie woanders als zu Hause erlebt, im Schoß der Familie. Aber ich bin ja kein Kind mehr. Und schließlich, wo überall und unter welchen Umständen ist in der Welt nicht schon Weihnachten begangen worden? Dann hörte es auf zu schneien. Klarer Frost herrschte, reine, gesicherte Winterspracht. Und das Panorama hinter den Bogen der Balkonloge, die bepuderten Wälder, das weiße, sonnige Tal unter dem blau strahlenden Himmel, waren herrlich. Abends gar, wenn der fast gerundete Mond erschien, verzauberte sich die Welt. Kristallisches Geflimmer, diamantenes Glitzern herrschte. In eisige Reinheit schien die Welt gebannt. Erstarrt im Traum eines fantastischen Todeszaubers. Hans Castorp hielt sich meist bis spät in die Nacht in seiner Balkonloge auf. Was ihn so lange draußen hielt, war wohl auch der Zauber der Winternacht, zumal sich bis 11 Uhr Musik darein wob, die aus dem Dorf heraufdrang. Hauptsächlich aber Trägheit und Angeregtheit, beides zugleich und im Verein. Nämlich die Trägheit seines Körpers und die beschäftigte Angeregtheit seines Geistes, der über gewissen neuen und fesselnden Studien, auf die er sich eingelassen, nicht zur Ruhe kommen wollte. Es wurde nicht wenig gelesen auf den Liegehallen und Privatbalkons des Internationalen Sanatoriums Berghof. Die polyglotte Anstaltsbücherei bot sich der Benutzung an. Romanbände aus der Leihbibliothek wurden ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir halten, ging ein schlecht gedrucktes Heft von Hand zu Hand, das die Kunst zu verführen betitelt war. Es war aus dem Französischen übersetzt und entwickelte die Philosophie der Leibesliebe und Wollust im Geiste eines weltmännisch lebensfreundlichen Heidentums. Einfach berauschend. Ich habe es in einem Zug gelesen. Berauschend ist das richtige Wort. Es ging mir nicht anders. Schade, dass man es nicht schon früher in seinem Leben kennengelernt hat. Ich finde deine Begeisterung höchst bedauerlich, meine Liebe. Ich will nicht behaupten, dass ich bei der Lektüre für meine Person nicht manches profitiert habe, aber dass auch Damen diese Schrift in sich aufnehmen, muss ich entschieden ablehnen. Es verhätschelt sie nur und bringt ihnen unbescheidene Begriffe bei. Aber Herr Magnus, Sie wollen doch nicht etwa Ihrer Frau... Die Äußerung von Herrn Magnus, dem Bierbrauer, verstärkte die allgemeine Begierde nach dem Buchwerk nicht wenig. Zwischen 2 Damen der unteren Liegehalle, von denen jede behauptete, sie habe sich vor der anderen zur Lektüre gemeldet, kam es nach dem Diner sogar zu einer mehr als unerquicklichen Szene, die mit einem hysterischen Schreikrampf endigte. Hans Castorp indessen hatte sich einer ganz anderen Art von Lektüre zugewandt und beim Buchhändler des Ortes verschiedene Lehrwerke der Anatomie, Physiologie und Lebenskunde bestellt. Bestimmt hättest du dir die Bücher auch von Hofrat Behrens leihen können. Nein, nein. Ich möchte sie schon selber besitzen. Stundenlang hörte Joachim nun aus der Nachbarloge das Geräusch des Papiermessers, mit dem Hans Castorp die Blätter aufschnitt. Während der Mond über das kristallisch glitzernde Hochgebirgstal seinen gemessenen Weg ging, las er von der organisierten Materie, den Eigenschaften des Protoplasmas und seiner Gestaltbildung aus anfänglichen, doch immer gegenwärtigen Grundformen, las mit dringlichem Anteil vom Leben und seinem heilig unreinen Geheimnis. Was ist das Leben? Man weiß es nicht. Zweifellos ist es sich seiner bewusst, sobald es Leben ist. Aber es weiß nicht, was es ist. Niemand kennt den natürlichen Punkt, an dem es entsprang und sich entzündete. Wenn sich etwas darüber aussagen lässt, so dies, dass es von so hochentwickelter Bauart ist, dass in der unbelebten Welt auch nicht entfernt seinesgleichen vorkommt. Mit erstarrten Fingern und heißem Gesicht studierte der junge Abenteurer in diesen Frostnächten das Körperleben, grübelte über der Erscheinung der Zellkolonien und verfolgte die Entwicklung des Organismus von dem Augenblick an, wo der Samenfaden sich antreibend durch die peitschenden Bewegungen seines Hinterleibes mit seiner Kopfspitze an die Gallertülle des Eies stieß und sich in den Empfängnishügel einbohrte, den das Protoplasma der Eirinde seiner Annäherung entgegenwölbte. Es gibt Tiere, bei denen das Männchen im Darm des Weibchens schmarotzt. Andere, bei denen der Arm des Erzeugers der Erzeugerin durch den Rachenschlund in das Innere greift, um seine Sämereien dort niederzulegen. Abgebissen und ausgespien von der Erzeugerin läuft er sodann allein auf seinen Fingern davon. Was für ein Einfall der Natur. Häufig aber fiel dem jungen Hans Castorp das Buch, in dem er zuletzt gelesen hatte, zu Boden. Seine Lider schlossen sich über den einfachen blauen Augen und es zeigte sich ihm das Bild des Lebens. Da schwebte es vor ihm, irgendwo im Raume, entrückt und doch sinnennah. Der Körper, mattweißlich, dampfend, klebrig. Die Haut in aller Makelhaftigkeit ihrer Natur, mit Flecken, Papillen, Rissen und körnig-schuppigen Gegenden. Es lehnte abgesondert von der Kälte des Unbelebten, in seiner Dunstsphäre lässig, das Haupt gekränzt mit etwas Hornigem, Pigmentiertem, das ein Produkt seiner Haut war. Die Hände im Nacken verschränkt, unter gesenkten Lidern hervorblickend. Aus Augen, die eine Varietät der Lidhautbildung schief erscheinen ließ, mit halb geöffneten, ein wenig aufgeworfenen Lippen, gestützt auf das eine Bein, sodass der tragende Hüftknochen stark hervortrat. Es stand so lächelnd gedreht, in seiner Anmut lehnend, in der paarigen Symmetrie seines Gliederbaus. Dem scharf dünstenden Dunkel der Achselhöhlen entsprach in mystischem Dreieck die Nacht des Schoßes. Wie den Augen die rotepithelische Mundöffnung, den roten Blüten der Brust, der senkrecht in die Länge gedehnten Nabel entsprach. Das ist eine Lebenseinheit von hoher Ordnung. Dieses Ich, dieser Lebenskörper, mit seinem inneren Gerüst von Knochen, seinen Muskeln und Organen, aufgebaut aus Myriaden von Kleinorganisationen. Jetzt neigte sich dieses Bild des Lebens in seiner fleischgetragenen Schönheit über ihn. Sie hatte die Hände aus dem Nacken gelöst, er spürte ihren organischen Duft, heiße Zartheit umschlang seinen Hals, und während er vor Lust und Grauen vergehend seine Hände an ihre Oberarme legte, dorthin, wo die den Trizepsmuskel überspannende körnige Haut von wonniger Kühle war, fühlte er auf seinen Lippen die feuchte Ansaugung ihres Kusses. Totentanz. Kurz nach Weihnachten, noch vor Neujahr, starb der Herrenreiter. Die Vettern erfuhren es von Alfreda Schildknecht, genannt Schwester Bertha, die ihnen das diskrete Vorkommnis auf dem Gang erzählte. Das war ja einer meiner ersten Eindrücke hier oben, sein Husten. Ein Husten, wie ich ihn bis dahin nie gehört hatte. Nur noch Matsch und Schlamm. Ja, das reine Wunder, dass er das Fest noch erlebt hat. Er hat sich ja schon seit Tagen nur mit Hilfe von gewaltigen Mengen Sauerstoff gehalten. Gestern allein hat er 40 Ballons konsumiert, das Stück zu 6 Franken. Donnerwetter, 6 Franken? Die Herren können sich ausrechnen, wie das ins Geld gelaufen ist. Dabei heißt es, dass seine Gemahlin, in deren Armen er verschieden ist, völlig mittellos zurückbleibt. Ich muss gestehen, dass ich diesen Aufwand nicht billigen kann. Wozu die Quälerei und die kostspielig künstliche Hinfristung in so einem aussichtslosen Fall? Du redest ja fast schon wie Settembrini, ohne alle Achtung und Scheu vor dem Leiden. Der Herrenreiter ist schließlich gestorben und einem Sterbenden gebührt jeder Respekt und Ehrenaufwand. Ich will nur hoffen, dass Behrens ihn zuletzt nicht angeschrien und pietätloserweise gescholten hat. Nein. Wie er das oft tun soll. Nein, nein, es gab keinen Anlass dazu. Zwar hat er ganz zuletzt noch einen kleinen, unbesonnenen Versuch zu entwischen gemacht, wollte doch wahrhaftig aus dem Bett springen. Aber es genügte ein leichter Hinweis auf die Zwecklosigkeit dieses Beginnens, um ihn ein für alle Mal davon abstehen zu lassen. Hans Castorp nahm den Verblichenen in Augenschein. Er tat es aus Trotz gegen das herrschende System der Verheimlichung. Dieses egoistische Nichtswissen, nichts sehen und hören wollen der anderen, darf man einfach nicht mitmachen. Bei Tische hatte er nämlich den Todesfall zur Sprache zu bringen versucht, war aber auf so einmütige und verstockte Ablehnung dieses Themas gestoßen, dass es ihn beschämt und empört hatte. Was fällt Ihnen denn ein, von so etwas anzufangen, junger Mann? Was haben Sie eigentlich für eine Kinderstube genossen? Diese grobe, ungebildete Person. Die Ordnung des Hauses schützt die Patientenschaft sorgfältig davor, von solchen Geschichten berührt zu werden. Und da kommt nun so ein Grünschnabel wie Sie daher und redet ganz laut davon. Noch dazu beim Braten und in Gegenwart des Dr. Blumenkohl, den es täglich selbst ereilen kann. Ich warne Sie, wenn das nochmal passieren sollte, werde ich mich an zuständiger Stelle über Sie beschweren. Da war es, dass der Gescholtene den Entschluss gefasst hatte, für seine Person dem abgeschiedenen Hausgenossen durch einen Besuch und stille Andachtsverrichtung die letzte Ehre zu erweisen. Und auch Joachim hatte er bestimmt, das zu tun. Unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid, gnädige Frau. Dem möchte ich mich von Herzen anschließen. Die Witwe war eine kleine, zerzauste, von Nachtwachen mitgenommene Blonde und empfing sie, das Taschentuch vor dem Munde, mit roter Nase und in dickem Plaidmantel, dessen Kragen sie aufgestellt hatte, denn es war sehr kalt im Zimmer. Durch eine Handbewegung schmerzlich eingeladen, gingen die jungen Leute zum Bett und standen in Betrachtung des Toten. Ein jeder nach seiner Art, Joachim dienstlich geschlossen, in salutierender Halbverbeugung, Hans Castorp gelöst und versunken, die Hände vor sich gekreuzt, mit einer Miene ähnlich derjenigen, mit der er Musik zu hören pflegte. Er scheint zu schlafen. So friedlich sieht er aus. Des Herrenreiters Kopf lag hoch gebettet, sein Gesicht war gelb und knöchern, die Augen waren auf eine gewisse, unnatürlich feste Weise geschlossen. Zugedrückt, nicht zugemacht, musste Hans Castorp denken. Man nennt das den letzten Liebesdienst. Obgleich es mehr aus Rücksicht für die Überlebenden als um des Toten willen geschehen dürfte. Und er begann mit schicklich gedämpfter Stimme ein Gespräch mit der Witwe des Herrenreiters. Zog über die Leidensgeschichte ihres Gatten, seine letzten Tage und Augenblicke, den zu bewerkstelligenden Transport des Körpers, Erkundigungen ein, die von einer teils medizinischen, teils geistlich-sittlichen Teilnahme und Eingeweihtheit zeugten. Und die Witwe beurlaubte die jungen Leute mit Dank und freundlicher Fassung, die Achtung erwecken musste in Anbetracht ihrer beklommenen Lage und besonders der hohen Sauerstoffrechnung, die der Gatte zurückgelassen. Den Herrenreiter, den werden Sie nun auch wieder heimlich auf die Seite bringen, während wir vespern oder frühstücken. Man lebt hier so Tür an Tür mit sterbenden Leuten und mit dem schwersten Kreuz und Jammer. Aber nicht allein, dass man so tut, als ob es einen nichts anginge, sondern man wird auch geschont und geschützt, dass man nur ja nicht damit in Berührung kommt und nichts davon sieht. Natürlich. Was erwartest denn du? Ich finde das unmoralisch. Die Stör wurde ja schon wütend, als ich den Todesfall nur erwähnte. Aber das ist mir zu albern. Und wenn sie schon ungebildet ist und Agonie sagt statt Todeskampf und insolvent, wenn sie jemandem Frechheit vorwirft, so könnte sie dabei doch etwas moralischer empfinden. Und die anderen auch. Da hast du schon recht. Ich will dir sagen, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde mich in Zukunft etwas mehr um die Schwerkranken und Moribunden im Hause kümmern. Das wird mir wohltun. Schon unser Besuch eben hat mir gewissermaßen gut getan. Du machst doch sicher mit. Aber wir kennen doch niemanden. Wie wollen wir da... Ich denke es mir so. Nimm an, jemand Moribundes hat Geburtstag und wir erfahren es. Durch Schwester Bertha zum Beispiel lässt sich das ja in Erfahrung bringen. Gut, wir schicken dem Betreffenden oder ihr einen Blumenstrauß aufs Zimmer. Eine Aufmerksamkeit von zwei Kollegen mit besten Genesungswünschen. Genesungswünsche? Sicher. Das Wort Genesungswünsche bleibt höflicherweise ja immer am Platz. Dann lässt er oder sie uns doch gewiss einen freundlichen Gruß durch die Tür sagen. Und vielleicht werden wir auf einen Augenblick ins Zimmer eingeladen und wechseln noch ein paar menschliche Worte mit ihm, bevor er sich auflöst. So denke ich es mir. Bist du einverstanden? Es ist zwar gegen die Hausordnung, aber wenn du nun einmal den Wunsch hast, wird Behrens dir wohl die Erlaubnis geben, denke ich. Du kannst dich ja auf dein medizinisches Interesse berufen. Ja, unter anderem darauf. Denn wirklich waren es verschlungene Motive, aus denen sein Wunsch erwuchs. Es ist mir nun mal ein Bedürfnis. Leiden und Tod ernst nehmen und achten zu dürfen. Ein Bedürfnis, für das er sich von der Annäherung an die Sterbenden Stärkung erhoffte. Als Gegengewicht gegen all die Eindrücke unernster Liederlichkeit. Liederlichkeit. Jawohl. Denen er sich nach einem nun fast halbjährigen Aufenthalt unter denen hier oben ausgesetzt fühlte. Erst neulich war der Rechtsanwalt Einhof aus Jüterborg morgens betrunken auf einer Wiese liegend gefunden worden. Nachdem man in der Nacht zuvor eine junge, im Flachland übrigens verlobte Dame, nur mit einem Pelz bekleidet, zu vorgerückter Stunde hatte aus seinem Zimmer kommen sehen. Skandalös ist das. Einfach skandalös. Jedenfalls war Hans Castorp sehr daran gelegen, durch eine nähere Beschäftigung mit den Schwerkranken und Moribunden, dem egoistischen und leichtfertigen Treiben auf dem Berghof, entgegenzuwirken. Auf der Etage der Vettern lag ein junges, noch nicht 17-jähriges Mädchen, Leila Gerngroß mit Namen, ein liebreizendes, blondes Geschöpf, die den Mitteilungen Schwester Berthas zufolge im Begriffe war, zu sterben. Hier sah Hans Castorp die rechte Gelegenheit, seinen Plan mit den Blumen und Genesungswünschen zu verwirklichen. Zwar hatte Leila jetzt nicht Geburtstag, wird ihn auch, menschlicher Voraussicht nach, nicht mehr erleben. Doch brauchte das seiner Entscheidung nach kein Hindernis für eine solche barmherzige Huldigung zu sein. Namentlich zwei Eindrücke blieben Hans Castorp von der Durchführung des Unternehmens in Sinn und Seele zurück. Die erdigen Düfte des Blumenladens, wo sie den Hortensienstock für die Kranke erstanden hatten, und die Nässe von Leilas Händchen, das er lange festgehalten hatte. Und da ein Anfang gemacht war, verabredete er noch am gleichen Tage mit Schwester Bertha einen Besuch bei ihrem Pflegling Fritz Rotbein, dem ebenfalls nur noch kurze Zeit beschieden war. Was meinst du? Ob wir ihm auch Blumen schicken oder bringen können? Ich meine, er ist ein junger Mann und Männern schenkt man üblicherweise keine Blumen, aber... Ungewöhnlich ist es. Aber wenn du es möchtest, dann tu es doch einfach. Ja, ich finde, Blumen gehören irgendwie dazu. Zwei Tage später, nachdem die Vettern ihren Besuch bei Fritz Rotbein wie geplant abgestattet hatten, sah Hans Castorp im Vorbeigehen mit Joachim, dass in dem Rotbeinschen Zimmer gestöbert wurde. Ein verlassenes, frei gewordenes Zimmer, worin bei aufeinandergetürmten Möbeln und offener Doppeltür gestöbert wurde, war ein vielsagender, dabei aber so gewohnter Anblick, dass er einem kaum noch viel sagte, besonders wenn man selbst seinerzeit von einem auf solche Art frei gewordenen Zimmer Besitz ergriffen hatte. Und doch bin ich darin heimisch geworden. Sit tibi terra levis, requiem aeternam, dona ei domine. Siehst du, wenn es sich um den Tod handelt und man zu Toten spricht oder von Toten, so tritt auch wieder das Latein in Kraft. Das ist die offizielle Sprache in solchen Fällen. Da gebe ich dir recht. Settembrini fände keinen Gefallen daran. Es ist nichts für Humanisten und Republikaner und solche Pädagogen. Es ist von der anderen Geistesrichtung. Es gibt die Fromme und die Freie. Sie haben beide ihre Vorzüge. Aber was ich gegen die Freie, die Settembrinische meine ich, auf dem Herzen habe, ist nur, dass sie die Menschenwürde so ganz in Pacht zu haben glaubt. Das ist übertrieben. 8 Tage später erblickte Hans Castorp im Vorbeigehen das Zimmer der kleinen Gerngroß in demselben Zustand gründlicher Reinigung. Versonnen und betroffen stand er und schaute, als eben der Hofrat des Weges kam. Guten Tag, Herr Hofrat. Ist die kleine Leila... Tja, ad penates. Sie haben mir ja schnell vor Torschluss noch ganz regulär den Hof gemacht. Gefällt mir von Ihnen, dass Sie sich meiner Lungenpfeiferchen in Ihren Käfigen ein bisschen annehmen. Hübscher Zug Ihrerseits, Castorp. Ich bitte Sie. Nee, lassen wir das mal seine Richtigkeit haben, dass es ein ganz hübscher Zug ist in Ihrem Charakterbild. Ich habe da noch allerlei Zeisige sitzen. Soll ich Sie gelegentlich ein bisschen einführen, dann und wann? Jetzt zum Beispiel gehe ich auf einen Sprung zu meiner Überfüllten. Kommen Sie mit. Genau darum wollte ich Sie bitten, Herr Hofrat. Ich schließe mich Ihnen gerne an. Aber wenn Sie erlauben, die Überfüllte, wie soll ich diesen Namen verstehen? Wörtlich, ganz präzise und unmetaphorisch. Lassen Sie sich's von ihr selber erzählen. Wenige Minuten später wurde Hans Castorp einer im Bette liegenden blonden Dame vorgestellt, die ihn aus blauen Augen neugierig betrachtete und dabei beständig perlend lachte, während sie nach Atem rang, erregt und gekitzelt, wie es schien, von ihrer Beklemmung. Adieu, Herr Hofrat. Schönen Dank, dass Sie mir einen so netten jungen Besuch mitgebracht haben. In allen Ehren natürlich. Verführen Sie ihn mir nicht. Furchtbar komischer Mann, dieser Behrens. Fabelhaft komischer und amüsanter Mann. Zum Schief- und Kranklachen. Setzen Sie sich doch, Herr Carsten, Herr Carsten, oder wie Sie heißen. Hans Castorp. Ach, entschuldigen Sie. Setzen Sie sich auf den Stuhl da zu meinen Füßen. Aber erlauben Sie, dass ich strampele. Ich kann es unmöglich lassen. Sie war nahezu hübsch, hatte klare, angenehme Züge, aber ihre Lippen waren bläulich infolge Luftmangels und ihre Hände vermochten sich ebenso wenig ruhig zu halten wie die Füße. Hans Castorp beschloss sogleich, auch ihr schöne Blumen zu schicken. Und Sie besuchen hier also die Hochgradigen? Wie amüsant und freundlich von Ihnen. Denken Sie aber, ich bin gar nicht hochgradig. Das heißt, ich war es eigentlich noch nicht. Noch bis vor kurzem. Nicht im geringsten. Bis mir neulich diese Geschichte... Hören Sie nur, ob es nicht das Komischste ist, was Ihnen in Ihrem ganzen Leben... Und nach Luft ringend, unter Tirili und Trillern, erzählte sie ihm, wie sich der Pneumothorax auch in ihrem Falle glänzend bewährt. Sie bei einem Ausflug nach Zürich jedoch der Notwendigkeit inne geworden war, sich auffüllen zu lassen und mit diesem Geschäft einen dortigen Arzt betraut hatte. Ein netter, komischer junger Mann. Aber was ist geschehen? Hat es vermutlich zu gut mit mir gemeint und hat mich überfüllt. Naja, den Hofrat hätten Sie wettern hören sollen, als ich hier ankam. Sie schweben in absoluter Lebensgefahr. Hat er mich angeschrien? So ein Bär. Es blieb zweifelhaft, in welchem Sinn sie über des Hofrats Erklärung so perlend lachte. Sie trillert und tirilliert wirklich nur aus kindischem Leichtsinn und dem Unverstand ihres Vogelhirns. Trotzdem schickte er ihr Blumen, sah aber auch sie nicht wieder, da sie, nachdem sie noch einige Tage lang unter Sauerstoff gehalten worden war, starb. Im Arm ihres Gatten, den wir telegrafisch herbeigerufen haben. Tja, eine echte Gans in Folio. Doch schon vorher hatte Hans Castorps teilnehmender Unternehmungsgeist mit Hilfe des Hofrats weitere Beziehungen zu den Schwerkranken des Hauses angeknüpft. Und sein Vetter Joachim musste mit. Nachgerade gelangten die beiden im Berghof in den Ruf von Samaritern und barmherzigen Brüdern. Zappalott, Ingenieur, ich höre Auffälliges von Ihrem Wandel. Sie haben sich auf die Mildtätigkeit geworfen. Sie suchen Rechtfertigung durch gute Werke. Nicht der Rede wert, Herr Settembrini. Mein Vetter und ich... Aber lassen Sie doch Ihren Vetter aus dem Spiel. Sie werden mich an seine Führerschaft nicht glauben machen. Der Bedeutendere, aber auch der Gefährdetere sind Sie. Sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein Sorgenkind des Lebens. Und man muss sich um Sie kümmern. Übrigens haben Sie mir erlaubt, mich um Sie zu kümmern. Gewiss, Herr Settembrini, ein für allemal sehr freundlich von Ihnen. Aber Sorgenkind des Lebens? Ich weiß nicht recht, ob ich mir etwas einbilden soll auf diesen Titel, aber hübsch klingt er, das muss ich sagen. Ja, ich gebe mich nun also ein bisschen mit den Kindern des Todes ab. Das ist es ja wohl, was Sie meinen, den schweren und ernsten, verstehen Sie? Die nicht zu Ihrem Amüsement hier sind und es liederlich treiben, sondern die sterben. Es steht jedoch geschrieben, lass die Toten ihre Toten begraben. Es steht so manches geschrieben, dies und auch wieder jenes, und es ist schwer, das Rechte herauszufinden und es zu befolgen. Der Nächste, der an der Reihe war, war Lauro, der zweite, noch übrige Sohn von Tule Dö, der schwarzbleichen Mutter aus Mexiko. Auch er hatte Blumen erhalten, duftende Nizza-Veilchen. Und Tule Dö redete bei einer Begegnung auf dem Korridor die Vettern dankend an, wobei sie erwartungsgemäß ihren tragischen Papageienspruch wiederholte. Tule Dö, vous comprenez, monsieur. Premièrement l'un et maintenant l'autre. Von Karin Karstedt war bisher noch nicht die Rede. Und doch nahmen Hans Castorp und Joachim sich ihrer auf Fürbitte des Hofrats sogar ganz besonders an. Seit 4 Jahren hier oben war die Mittellose von harten Verwandten abhängig und wohnte im Dorf in einer billigen Pension. Mit einer Blumensendung begann es, dann folgte ein Besuch und hierauf diese und jene außerordentliche Unternehmung zu dritt. Die Besichtigung einer Eislaufkonkurrenz, eines Bobrennens. Denn es war nun die Wintersportjahreszeit des Hochtales auf voller Höhe und die Veranstaltungen häuften sich. Selbst ins Bioskoptheater von Davos Platz führten die Vettern Karin Karstedt eines Nachmittags, da sie das alles so sehr genoss. Es war eine aufgeregte Liebes- und Mordgeschichte, die sie auf der Leinwand sahen. Stumm sich abhaspelnd am Hofe eines orientalischen Despoten. Voll Grausamkeit, Begierde, tödlicher Lust. Und von verweilender Anschaulichkeit, wenn es die Muskulatur von Henkers Armen zu besichtigen galt. Was meinst du wohl, was der Tembrini dazu sagen würde? Bestimmt würde er als Mann des Urteils diese humanitätswidrige Darbietung ablehnen und den Missbrauch der Technik zur Belebung so menschenverächterischer Vorstellungen geißeln. Der orientalische Despot starb unter dem Messer mit einem Gebrüll aus offenem Munde, das man nicht hörte. Danach sah man Bilder aus aller Welt. Der Vizekönig von Indien bei der Hochzeit eines Raja. Der deutsche Kronprinz auf einem Kasernenhofe zu Potsdam. Ein Hahnenkampf auf Borneo. Nackte Wilde, die auf Nasenflöten blasen. Das Einfangen wilder Elefanten. Eine Bordellstraße in Japan, wo Geishas hinter hölzernen Käfiggittern sitzen. Und bei allem ist man zugegen. Der Raum war vernichtet, die Zeit zurückgestellt. Das dort und damals in ein huschendes, gaukelndes, von Musik umspieltes Hier und Jetzt verwandelt. Dann verschwanden die Phantome und leere Helligkeit überzog die Tafel. Ende. Einmal an einem schönen Vormittag wanderten die jungen Leute mit ihrem Schützling auch zum Friedhof am Dorfberge. Die Anregung dazu war von Hans Castorp ausgegangen und Joachim hatte wohl anfangs der armen Karin wegen Bedenken gehabt, dann aber zugegeben, dass es zwecklos wäre, mit ihr Verstecken zu spielen und sie vor allem, was an den Tod erinnerte, ängstlich zu bewahren. Du hast recht. Sie weiß Bescheid, wie es um sie steht. Ja, und sie weiß auch, dass ihre Verwandten den Luxus eines Heimtransports bestimmt weit von sich weisen werden und dass sie hier auf dem Friedhof ein bescheidenes Plätzchen finden wird. Insofern kann man dieses Wanderziel sogar moralisch passender für sie finden als manches andere. Das Kino oder den Bobstaat. Geschaufelte Pfade führten zwischen den Gräbern mit ihren Kreuzen aus Stein und Metall dahin. Und irgendwo, tief im Gedränge der Ruhelager, gab es ein flaches Plätzchen von Menschenlänge, eben und unbelegt. Unwillkürlich blieben die 3 Besucher davor stehen. Mit gleichzeitiger Neugier blickten die Vettern von den Seiten verstohlen in Karin Karstedts Miene. Ich bin sicher, sie macht sich ihre Gedanken. Vermutlich denkt sie das Gleiche wie wir. Sie stand da, verschämt und bescheiden, den Kopf ein wenig schräg vorgeschoben und lächelte geziert mit gespitzten Lippen, wobei sie rasch mit den Augen blinzelte. Walpurgisnacht. 7 Monate waren es in den nächsten Tagen, dass der junge Hans Castorp hier oben verweilte, während Vetter Joachim nun auf ein rundes Jahr zurückblickte. Fasnacht stand vor der Tür, und Hans Castorp erkundigte sich, wie das denn sei. Magnifique, ganz splendid, das ist so lustig wie im Prater. Sie werden sehen, Ingenieur. Was wollen Sie auch in der Maison de Santé finden? Bisweilen ja Bälle statt für die Narren und Blöden. Warum nicht hier? Aber ich finde es dennoch richtig, dass wir hier so die Feste feiern, wie sie fallen. Erst Weihnachten und Neujahr, nun also Fastnacht, dann Ostern und Pfingsten und danach ist ja bald schon der längste Tag, Sommersonnenwende und es geht auf den Herbst. Halt, halt, halt! Schweigen Sie! Ich verbiete Ihnen, sich in dieser Weise die Zügel schießen zu lassen. Entschuldigen Sie, Herr Settembrini, ich wollte Sie nicht reizen. Frau Stör sagte bei Tisch, dass es beim Portier Kindertrompeten und andere Faschingsartikel zu kaufen gibt? Das traf zu. Schon beim Frühstück am Faschingsdienstag gab es im Speisesaal allerlei Töne aus scherzhaften Blasinstrumenten. Beim Mittagessen flogen bereits Papierschlangen und Konfetti und mehrere Personen trugen papierne Kopfbedeckungen. Und sehr hochgestimmt fand man sich zur Abendmahlzeit an den 7 Tischen ein, welche von der Sanatoriumsverwaltung mit einem Papierlampion geschmückt worden waren. Bald knallten die ersten Champagnerflaschen, und als nun gar gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausging und nur noch die Lampions den Speisesaal mit buntem Dämmer italienisch nächtig erleuchteten, war die Stimmung vollkommen. Bravo! Nun habe ich Ihnen zu viel versprochen, Ingenieur. Bravo. Aber warten Sie nur, unser Witz erschöpft sich nicht so bald. Wir sind noch nicht auf der Höhe, geschweige am Ende. Nach allem, was man hört, wird es auch Masken geben. Gewisse Personen haben sich zurückgezogen. Das berechtigt zu allerlei Erwartungen. Sie werden sehen. Wirklich tauchten Verkleidungen auf. Damen in Herrentracht, die Gesichter bärtig geschwärzt mit angekohltem Flaschenkork. Herren umgekehrt, die Frauenroben angelegt hatten, über deren Röcke sie strauchelten. Jemand hatte sich aus Unterzeug ein Pirot-Kostüm hergestellt und das Gesicht weiß gepudert. Und Frau Stör kehrte als Scheuerweib wieder, bewaffnet mit Eimer und Besen, und fuhr damit den Sitzenden zwischen die Füße. Hoch die Beine, aufgepasst! Die alte Baubo kommt allein. Behalt deine Zötchen lieber für dich, du welcher Hahn, sonst fege ich dich hinaus. Auch Frau Chauchat hatte zur Fasnacht-Toilette gemacht und sich mit einem weißen Papierdreispitz geschmückt. Vor allem aber trug sie ein Kleid, das Hans Castorp noch nicht kannte. Ein Kleid aus schwarzer, manchmal ein wenig goldbräunlich aufschimmernder Seide, das ihre Arme bis zu den Schultern hinauf freiließ. Mein Gott! Klaftias Arme stachen so außerordentlich weiß gegen die seidige Dunkelheit des Kleides ab, und sie waren in ihrer vollen, hochbetonten und blendenden Nacktheit ein solches Ereignis, dass der erschütterte Hans Castorp nur den Kopf senken konnte. Mein Gott. Mein Gott. Betrachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht. Du steckst heute voller Poesie und Versen, Herr Settembrini. Was ist das nun wieder für eine Lilly? War Adam etwa zweimal verheiratet? Ich hatte keine Ahnung. Die hebräische Sage will es so. Diese Lilith ist zum Nachtspuk geworden. Gefährlich für junge Männer. Und so etwas kannst du nicht leiden, was? Da kommst du und drehst das elektrische Licht wieder an, sozusagen, um die jungen Männer auf den rechten Weg zu bringen. Hören Sie, Ingenieur, lassen Sie das. Bedienen Sie sich der im gebildeten Abendlande üblichen Form der Anrede, wenn ich bitten darf. Es steht Ihnen gar nicht zu Gesicht, worin Sie sich da versuchen. Mir scheint, Sie haben dem Champagner zu reichlich zugesprochen. Aber wieso? Wir haben doch Karneval. Es ist allgemein akzeptiert heute Abend, dass man sich duzt. Ja, um eines ungesitteten Reizes willen. Das Du unter Fremden ist eine widerwärtige Wildheit. Ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil es sich gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet, sich frech und schamlos dagegen richtet. Aber du selbst? Ich habe Sie auch nicht Du genannt. Bilden Sie sich das nicht ein. Ich zitierte eine Stelle aus dem Meisterwerk Ihrer Nationalliteratur, dem Faust. Ich sprach also poetischerweise. Aber ich auch. Ich spreche auch gewissermaßen poetischerweise, weil mir der Augenblick danach angetan zu sein scheint. Ich sage gar nicht, dass es mir so ganz natürlich ist und leicht fällt, dich Du zu nennen. Im Gegenteil, ich muss mir einen Ruck geben, um es zu tun. Aber diesen Ruck gebe ich mir freudig und von Herzen. Von Herzen? Von Herzen, ja. Das kannst du mir glauben. Wir sind nun schon so lange beieinander hier oben und haben uns fast täglich gesehen und interessante Gespräche miteinander geführt. Zum Teil über Gegenstände, von denen ich unten überhaupt keinen Deut begriffen hätte. Aber hier sehr wohl. Wenn du mir die Dinge als Homo humanus expliziertest. Durch dich habe ich so viel erfahren und verstanden. Da sitzest du und ich sage nun einfach Du zu dir. Das genügt. Du bist nicht irgendein Mensch mit einem Namen. Du bist ein Vertreter. Herr Settembrini, das bist du. Und nun will ich dir einmal danken dafür, dass du dich in diesen 7 Monaten so freundlich meiner angenommen hast und berichtigend auf mich einzuwirken gesucht hast. Ich habe das deutliche Gefühl, dass der Augenblick gekommen ist, dir dafür und für all das zu danken. und dich um Verzeihung zu bitten, wenn ich ein schlechter Schüler war. Ein Sorgenkind des Lebens, wie du sagtest. Verzeih mir also. Und denke meiner nicht im Bösen. Dein Wohl, Herr Settembrini. Sollst leben. Hören Sie, Ingenieur, was ist Ihnen in die Krone gefahren? Das klingt ja wie Abschied. Wo bleiben denn die Herren? Der Hofrat verzapft im Klavierzimmer mit eigener Hand einen Fastnachtspunsch, den die Verwaltung gestiftet hat. Wenn Sie auch noch ein Glas erwischen wollen, müssen Sie gleich kommen. Auch Hofrat Behrens hatte sein Äußeres ein wenig karnevalistisch aufgemuntert, indem er zu dem klinischen Kittel einen echten türkischen Fez aufgesetzt hatte. Umdrängt von der Gästeschar machte er den Anführer zu einem Gesellschaftsspiel. Mit geschlossenen Augen, den Kopf zurückgelegt, dass alle es sehen konnten, zeichnete er auf ein Papier die Umrisse eines Schweinchens im Profil. Oh, wie konnte er das machen? Die Schlitzaugen sitzen genau, wohin sie gehören. Das Rindelschwänzchen aber auch. Wundernswert. Das nenne ich Malertalent. Alle drängten sich nun, von Ehrgeiz ergriffen, es dem Meister gleich zu tun. Jeder wollte zeichnen, man riss sich die drei Bleistifte, die da waren, gegenseitig aus den Händen. Oh ja, bitte. Und Ohren, wo sind denn die Ohren ihm gerutscht? Hans Castorp, im Gedränge, wollte ebenfalls zeichnen und erhielt einen der Bleistifte. Ein schon ganz kurzes Ding. Man konnte ihn nur noch mit Daumen und Zeigefinger führen. Zum Teufel damit. Wie soll man mit einem solchen Stummel zeichnen können? Wer leiht mir einen vernünftigen Bleistift? Ein Bleistift. Ein Bleistift. Wer hat noch einen? Er bekam keinen. Da wandte er sich um und ging in den kleinen Salon, geradewegs auf Klavdia Chauchat zu, die dem Treiben lächelnd zugesehen hatte. Einen Bleistift! Hey, Ingenieure, Aspetti, warten Sie doch. Che cosa fa, einen Ingenieure? Bleistift! Wer hat einen Bleistift Vernunft, für mich? Un po' di ragione, sa? Ma è matto questo ragazzo, ganz und gar verrückt. Man sah, wie Herr Settembrini, eine Hand mit gespreiztem Arm über den Kopf geworfen, eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht auf ein Wort zu bringen wäre, die Fasnachtsgeselligkeit verließ. Hans Castorp aber blickte aus nächster Nähe auf die blau-grau-grünen Epikanthus-Augen über den vortretenden Backenknochen. Sein Herz trommelte in einer Gangart, dass von geregelter Atmung überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte. Und er war totenbleich. Hast du nicht vielleicht einen Bleistift? Moi? Ja, vielleicht. Die im Papier dreispitz mit den nackten Armen betrachtete ihn von oben bis unten mit einem Lächeln, worin keinerlei Mitleid, keinerlei Besorgnis vor den Schrecken der Leidenschaft zu erkennen war. Du bist sehr ehrgeizig, du bist sehr eifrig. Sie kramte in ihrem Ledertäschchen und zog ein kleines silbernes Crayon hervor, dünn und zerbrechlich, zu ernsthafter Tätigkeit kaum zu gebrauchen. Jener Bleistift von damals, hippes Bleistift, war handlich rechtschaffender gewesen. Voilà, hier hast du ihn. Aber sieh dich vor, er ist leicht zerbrechlich. Siehst du wohl, ich wusste doch, dass du einen haben würdest. Klein, aber dein. Oh, witzig bist du auch. Also geh, spute dich, zeichne. Zeichne gut, zeichne dich aus. Nein, du hast noch nicht gezeichnet. Du musst zeichnen. Komm. Ich? Ihr Erstaunen schien etwas anderem zu gelten als seine Aufforderung zu zeichnen. Doch sie folgte ihm ins Nebenzimmer. Dort lautete die Parole jedoch inzwischen auf Tanz. Und die ersten Paare drehten sich schon. Du hast ein neues Kleid. Neu. Du bist bewandert in meine Toilette. Ja, ich habe es hier im Dorf machen lassen. Es gefällt dir? Sehr gut. Willst du tanzen? Würdest du wollen? Ich täte es schon, wenn du Lust hättest. Das ist weniger brav, als ich dachte, dass du seist. Oh. Dein Cousin ist ja schon gegangen? Er wird sich gelegt haben. Er ist très nett. Ein sehr korrekter junger Mann, dein Cousin. Très allemand, sehr deutsch. Du willst sagen, dass er pedantisch ist? Hältst du uns Deutsche für pedantisch? Wir sprechen de votre cousin, monsieur. Mais c'est vrai, ihr seid ein wenig bourgeois. Vous aimez l'ordre mieux que la liberté. La liberté, la liberté. Das ist zu unbestimmt, das Wort, zu schillernd. Ich habe in letzter Zeit manchmal über die Freiheit nachgedacht. Das heißt, ich hörte das Wort so oft und so dachte ich darüber nach. Aber mein Vetter ist vraiment une bonne âme. Eine einfache, unbedrohte Natur. Tu sais? Unbedroht? Aber er ist doch ernsthaft krank, ton pauvre Cousin. Wer hat dir das gesagt? Hofrat Behrens etwa? Peut-être. En me faisant voir ses tableaux. Als er dich porträtiert hat, also. Pourquoi pas? Findest du es gelungen, mon portrait? Mais oui, extrêmement. Behrens hat den Ton deiner Haut sehr genau getroffen, sehr lebensecht. J'aimerais beaucoup être portraitiste. Pourquoi l'occasion? Parlez allemand, s'il vous plaît. Oh, ich spreche Deutsch auch auf Französisch. Wie ist es nun? Willst du nicht tanzen? Nein. Es ist viel zu eng zum Tanzen. Et puis sur le tapis. Setzen wir uns. Wir wollen zusehen. Ja, das wollen wir. Wir wollen hier sitzen und zusehen wie im Traum. Das ist für mich wie ein Traum, musst du wissen, dass wir so sitzen. Un rêve profond, car il faut dormir très profondément pour rêver comme cela. So neben dir zu sitzen, wie jetzt. Das ist die ewige Seligkeit. Poet. Bourgeois, humaniste et poète. Voilà l'allemand. Das ist der Deutsche, wie es für ihn in der Ordnung ist. Ich fürchte, wir sind ganz und gar nicht so, wie es für uns in der Ordnung ist. In keiner Hinsicht. Wir sind vielleicht nichts als Sorgenkinder des Lebens. Tout simplement. Joli mot. Dis-moi donc, es wäre doch wohl nicht allzu schwierig gewesen, de rêver ce rêve-là un peu plus tôt. Diesen Traum etwas eher zu träumen. Monsieur entschließt sich ein bisschen spät, das Wort an seine humble Servante zu richten. Pourquoi des paroles? Wozu noch reden? Ich spreche ja kaum Französisch, das hast du wohl bemerkt. Und doch, mit dir, je préfère cette langue à la mienne. Car pour moi, Französisch sprechen ist wie sprechen, ohne etwas Bestimmtes zu sagen. C'est parler sans parler, en quelque manière, sans responsabilité, ohne Verantwortung. Oder so wie im Traum. Tu comprends? À peu près. Ça suffit. Parler pauvre affaire. Sprechen ist eine armselige Sache. In der Ewigkeit macht man es, wie wenn man ein Schweinchen zeichnet. Man legt den Kopf hinüber und macht die Augen zu. Dans l'éternité, on ne parle point. Pas mal, ça. Tu es chez toi dans l'éternité sans aucun doute. Und außerdem, hätte ich dich schon früher angesprochen, hätte ich sie zu dir sagen müssen. Eh bien, hast du die Absicht, mich nun für immer zu duzen? Aber ja, ich habe dich doch schon die ganze Zeit geduzt und ich werde in alle Ewigkeit weiter du zu dir sagen. C'est un peu fort, par exemple. En tout cas, tu n'auras pas trop longtemps l'occasion de me dire tu. Ich reise ab. Was tust du? Ich reise ab. Das ist doch nicht möglich. Das ist nur ein Scherz. Wann? Morgen. Wohin? Sehr weit fort. Nach Dagestan? Möglich fürs Erste. Tu n'es pas mal instruit. Bist du denn geheilt? Quant à ça, nein. Aber Behrens meint, es sei hier nicht mehr viel für mich zu erreichen. Vorläufig. C'est pourquoi je vais risquer un petit changement d'air. Du kommst also wieder. Das fragt sich. Es fragt sich vor allem wann. Denn ich, tu sais, j'aime la liberté avant tout. Und insbesondere liebe ich die Freiheit, mir meinen Aufenthaltsort zu wählen, wie es mir passt. Und dein Mann, ton mari au Dagestan, ergibt sie dir so einfach, deine Freiheit? Die Krankheit gibt mir die Freiheit. Ich bin nun schon zum dritten Mal hier. J'ai passé un an ici cette fois. Possible que je revienne. Aber dann wirst du schon lange fort sein. Glaubst du das, Claudia? Mon prénom aussi. Du nimmst sie wirklich sehr ernst, die Faschingsbräuche. Weißt du denn, wie krank ich bin? Oui. Non. Wie man eben hier so etwas weiß. Du hast une petite tache humide, einen kleinen feuchten Fleck, là-dedans. Und etwas Fieber, n'est-ce pas? Lass mich dich jetzt etwas fragen. Dich dringlich und auf Deutsch etwas fragen. Als ich damals vom Mittagessen zur Untersuchung ging, vor 6 Monaten, da hast du dich nach mir umgeblickt. Erinnerst du dich? Quelle question. Vor 6 Monaten... Hast du gewusst, wohin ich ging? Natürlich, aber das war ganz zufällig. Von Behrens? Toujours ce Behrens. Was willst du nun mit diesem Behrens? Oh, er hat deine Haut so haargenau getroffen. Man muss wohl annehmen, er kennt deinen Körper nicht nur als Arzt, sondern auch als Eingeweihter einer anderen Gattung menschlicher Künste und Wissenschaft. Tu as décidément raison de dire que tu parles en rêve, mon ami. Sei es, wie es sei. Aber lass mich noch ein wenig weiter träumen, nachdem du mich so grausam geweckt hast, mit dieser Alarmglocke von deiner Abreise. 7 Monate unter deinen Augen. Und jetzt, wo ich deine Bekanntschaft wirklich gemacht habe, sprichst du mir von Abreise. Je te répète. Wir hätten eben früher miteinander plaudern sollen. Du hättest es gewünscht? Moi? Tu ne m'échapperas pas, mon petit. Es dreht sich um dich. Warst du zu schüchtern, dich einer Frau zu nähern, mit der du jetzt im Traum sprichst? Oder war da jemand anders, der dich daran hinderte? Je te l'ai dit. Ich wollte nicht sie zu dir sagen. Farceur. Außerdem vergisst du, dass da mein Vetter war, dem ich mich widmen muss und der an nichts anderes denkt, als nach Hause zurückzukehren und dort Soldat zu sein. Pauvre diable. Il est en effet plus malade qu'il ne sait. Sehr wohl möglich, dass er bald stirbt, wenn er sich zum Soldaten machen lässt in eurem Deutschland dort unten. La mort. Ein furchtbares Wort, n'est-ce pas? Mais c'est étrange. Es beeindruckt mich heute gar nicht sehr. Der Gedanke an den Tod erschreckt mich nicht. Ich jammere nicht, weder über den guten Joachim noch über mich selbst, da ich nun höre, dass er vielleicht bald sterben wird. Wenn es wahr ist, dann ähnelt sein Zustand ziemlich dem meinen. Il est moribond, et moi, je suis amoureux. Eh bien. Er ist ein Todeskandidat und ich bin verliebt. Erinnerst du dich, als wir dich damals im Wartezimmer trafen? Du hast mit meinem Vetter gesprochen. Je me souviens un peu. Hat Behrens da auch dein Innenporträt gemacht? Mais oui. Mon Dieu, das hast du doch auch noch bei dir. Nein, ich habe es in meinem Zimmer. Ich habe meines immer in meiner Brieftasche. Soll ich es dir zeigen? Mille remerciements. Meine Neugier ist nicht so groß. Es wird vermutlich sehr harmlos aussehen. Ich habe dein äußeres Porträt gesehen, aber noch viel lieber möchte ich dein Innenporträt sehen, das du in deinem Zimmer hast. Lass mich noch etwas anderes fragen. Dieser russische Herr, der dich manchmal besucht. Was will er von dir? Tu es joliment fort en espionnage, je l'avoue. Eh bien, je reprends. Das ist ein Landsmann, ein Freund, der auch krank ist. Wir trinken zusammen Tee und wir plaudern. Über den Menschen, Gott, das Leben, die Moral, über 1000 Dinge. Tu es satisfait? Auch über die Moral? Was habt ihr da so herausgefunden? La morale. Cela t'intéresse? Also gut. Uns scheint, man sollte die Moral nicht in der Tugend suchen, das heißt also in der Vernunft, in der Disziplin, in der sogenannten Anständigkeit, sondern vielmehr in ihrem Gegenteil. Ich meine in der Sünde, in der Hingabe an die Gefahr. Es ist moralisch, erscheint uns, sich verloren zu geben, sich sogar vernichten zu lassen, als sich zu bewahren. Tout ça doit te déplaire beaucoup, n'est-ce pas? Hans Castorp schwieg. Das Zimmer, in das sie blickten, war leer geworden. Zerstoben die Tänzer. Nur noch der Mannheimer saß am Klavier und Fräulein Engelhardt, die in einem Notenheft blätterte. Als das Gespräch zwischen Hans Castorp und Klavdia Schoscha verstummte, standen beide wie nach geheimer Verständigung auf und verschwanden leise. Tout le monde se retire. Es ist spät. Das waren die Letzten. La fête est finie. Adieu, mon prince Carneval. Sie wissen, was danach kommt, mein Herr. Und sie hob die Arme, um mit beiden Händen die Papiermütze von ihrem rötlichen Haar zu nehmen. Jamais, Klavdia. Jamais. Nie werde ich sie zu dir sagen. Weder im Leben noch im Tod. Alles, was ihr beiden, du und dein Landsmann, im Hinblick auf die Moral festgestellt habt, meinst du wirklich, mich überrascht das? Dis donc, qu'est-ce que tu penses de moi? Da gibt es nicht viel nachzudenken. Du bist ein anständiger kleiner Bourgeois de bonne famille, qui retournera bientôt dans les plaines, pour oublier complètement qu'il a jamais parlé en rêve ici. Du wirst nach Hause zurückkehren und restlos vergessen, dass du hier oben jemals im Traum gesprochen hast. Da hast du dein Innenporträt, ganz ohne Apparat gemacht. Du findest es zutreffend, hoffe ich. Und mein Fieber? Wo kommt das her? Allons donc. Ein kleiner Anfall ohne Folgen, der bald wieder vorüber sein wird. Non, Claudia. Tu sais bien que ce que tu dis là n'est pas vrai. Et tu le dis sans conviction. Mein Fieber und mein Herzklopfen und mein Zittern, das ist kein kleiner Anfall. Denn es ist nichts anderes als meine Liebe zu dir. Ja, die Liebe, die mich befallen hat, seitdem ich dich zum ersten Mal sah oder vielmehr wiedererkannte. Und sie ist es, die mich hierher geführt hat. Quelle folie. Damals, als kleiner Gymnasiast schon, wollte ich einen Bleistift von dir haben, um endlich deine Bekanntschaft in der Welt zu machen. Weil ich dich wahnsinnig liebte. Und von dieser alten, langen Liebe zu dir sind mir sicher die Spuren geblieben, die Behrens in meinem Körper ans Licht geholt hat. Ja, denn es ist wahr, ich kenne dich schon seit jeher. Ich liebe dich. Ich habe dich schon immer geliebt, denn du bist das Du meines Lebens. Mein Traum, mein Schicksal, mein ganzes Verlangen, meine ewige Sehnsucht. Allons, allons, petit bourgeois. Mein hübscher kleiner Bourgeois mit dem kleinen feuchten Fleck. Du wirst heute Abend eine schöne Fieberkurve haben. Ist das wahr? Liebst du mich so sehr? Sie streichelte ihm leicht mit der Hand das kurzgeschorene Haar im Hinterkopf. Dann glitt sie vom Stuhl, glitt über den Teppich zur Tür, in deren Rahmen sie zögerte, halb rückwärts gewandt, einen ihrer nackten Arme erhoben, die Hand an der Türangel. Vergessen Sie nicht, mir meinen Bleistift zurückzugeben. Und trat hinaus. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 5. Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Klavdia Schuscha, Karina Kraftschik. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Meyer. Ludovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Hofrat Behrens, Friedhelm Tock. Und andere. Streichquartett Willi Lehmann, Emre Tamer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Ton und Technik, Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz, Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition, Michael Riesler. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2000.